Das Institut für Menschenrechtsfragen in der Akademie der Gesellschaftswissenschaften der TVRK veröffentlichte am 17. Juni zum Weltflüchtlingstag, 20. Juni, ein Weißbuch. Darin hieß es: Unzählige Flüchtlinge, die ihre Lebensorte verloren haben, verlassen ihre Heimat und ihr Vaterland, wo sie geboren sind. Diese grausame Realität zeigt vor aller Welt, dass der Hauptverbrecher für die Flüchtlingskrise eben die USA und ihre Handlanger sind und dass die Ursache dafür in der reaktionären Außenpolitik der USA und der westlichen Länder liegt. Die USA und die westlichen Länder, die diese beispiellose Flüchtlingskatastrophe verursacht haben, verletzen schwer die Rechte der Flüchtlinge und begehen somit unverzeihliche Verbrechen hintereinander. Die USA und die westlichen Länder, die wieder das Streben des Zeitalters nach den wahren Menschenrechten, die Flüchtlingsfrage in die ernsthafte Lage getrieben haben, sollen sich ihren Verbindlichkeiten nicht entziehen und im Internationalen Gerichtshof hart bestraft werden.